Abschnitt 16 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 8: Die Nordfriesischen Inseln, Teil 3. Südlich von Sylt, südwestlich von Föhr, von der ersteren Insel durch das Fartrap-Tief, von letzterer durch das Amrumer-Tief getrennt, liegt das Eiland Amrum. 10 Kilometer lang bis 3 Kilometer breit und 30 Kilometer vom Weststrande des schleswig-holsteinischen Festlandes entfernt. Amrum ist nicht mit Unrecht als kleines Sylt bezeichnet worden, mit dem es in seiner Beschaffenheit viel Ähnlichkeit hat. Dem hochliegenden, 16 bis 20 Meter über dem Meer, diluvialen Hauptkörper der Insel sind in dessen östlichen Buchten schmale, sandige Marschbildungen angelagert. Eine Dünenkette folgt dem ganzen Verlaufe der Insel. Und nördlich wie südlich bildet dieselbe, über dem Hauptkörper hinausragend, eine eigene Dünenhalbinsel. Die scharf abgebrochenen Ränder, die wir auf Sylt in den verschiedenen Kliffbildungen kennengelernt haben, fehlen Amrum, bis auf eine einzige Stelle an der Ostseite, wo das jüngere Diluvium sich kliffartig bis zur Höhe von 12,6 Meter aus dem Wattenmeer erhebt. Amrums Bewohner beanspruchen, der edelste Stamm unter den Friesen zu sein, bestehen aus ca. 900 Seelen und leben von Schifffahrt, Fischerei und Ackerbau. Für den Altertumsforscher besitzt Amrum großes Interesse, befindet sich doch nordwestlich von Kirchdorf-Nebel und südwestlich von Norddorf die altheidnische Opferstelle des Skalnastales dort. Es ist dies ein von hohen Dünenwellen eingerahmtes, von diesen aber auch schon verschüttet gewesenes, 100 Schritt langes und 80 Schritte breites Tal mit 22 verschiedenen Steinkreisen von verschiedener Form und Größe, mit und ohne Torsetzungen, die leider zum Teil beim Deichbau benutzt worden sind. Ein gewaltiger Leuchtturm im Süden Amrums, dessen Laterne, Drehfeuer in 67 Meter Meereshöhe leuchtet und 22 Seemeilen weit sichtbar ist, der höchste an der deutschen Nordseeküste, gewährt einen guten Überblick über das Eiland und seine Umgebung, über Föhr, die Halligen, die der Insel im Westen vorgelagerte Sandbank Kniepsand und so fort. Im Norden stehen die Häuser von Norddorf, schon auf der südlichen Hälfte desselben das Haupt- und Kirchdorf Nebel mit der alten St. Clemenskirche und dem interessanten Friedhofe und südlich davon das Süddorf. Auf Amrum sind in den jung verflossenen Jahren mit allem Komfort der Neuzeit ausgerüstete Badeetablissements entstanden. Dahin gehört Wittdün mit schönem Kurhaus und vorzüglich eingerichteten Gasthöfen an der Südseite. Von dort führt eine Dampfspurbahn die Badegäste an den Badestrand auf Kniepsand. Etwa 4 Kilometer nordwestlich von Wittdün treffen wir mitten in den Dünen am Fuße der 29 Meter hohen Satteldüne das gleichnamige Hotel mit eigenem, durch eine Pferdebahn mit dem Gasthofe verbundenen, ebenfalls auf Kniepsand belegenen Badestrande. Für eine direkte Verbindung Amrums mit verschiedenen Stellen der deutschen Nordseeküste während des Sommers ist bestens gesorgt. Dampfer der Nordseelinie vermitteln dieselbe sowohl von Bremerhaven ab als auch von Hamburg aus, beide Fahrten über Helgoland. Wer eine allzu lange Seefahrt scheut, kann Amrum aber auch von Husum aus erreichen. Diese interessante Reise führt durch die Inselwelt der Halligen hindurch. Noch bequemer aber ist der Weg über Nibel und Wiek auf Föhr. Die Landungsbrücke für alle Dampfer befindet sich in Wittdün. Wesentlich anders als der Boden der drei nordfriesischen Inseln, die wir bisher kennengelernt haben, ist der Untergrund der übrigen hierhergehörigen Eilande beschaffen. Derselbe besteht nämlich größtenteils aus Marschboden. Föhr macht davon allerdings insofern eine kleine Ausnahme, als dessen südwestlicher Teil, etwa 2/5 des ganzen Areals dieser Insel, hochliegendes Geestland, das übrige aber Marschland ist. Neben Föhr kommen hier in Betracht die Eilande Pellworm und Nordstrand und die 10 Halligen als Oland, Langenes Nordmarsch, Gröde mit Appelland, Habel, Hamburger Hallig, Hoge, Nordstrande Schmoor, Norderoog, Süderoog, Südfall. Pohns Hallig hat seine Eigenschaft als selbstständige Insel verloren, infolge seiner Verbindung mit Nordstrand durch einen Damm, und ist nur mehr noch als ein Vorland dieses letzten Eilandes zu betrachten. Die südliche Begrenzungslinie dieser ganzen Inselwelt bildet der Hever. Föhr hat einen Umfang von 37 Kilometer, einen Flächeninhalt von 82 Quadratkilometer und seine Marschen sind durch starke Deiche gegen den Anprall der Nordseewogen geschützt. Im Westen der Insel tritt an die Stelle des gewöhnlichen Deiches ein gewaltiger Steindeich, dessen Gesamtlänge zurzeit über 3500 Meter beträgt. Zur Verstärkung der Deiche Föhrs, die voraussichtlich im Jahr 1900 beendet sein wird, sind 362.000 Mark als vierte und letzte Rate in den Staatshaushaltsplan des Königreichs Preußen für 1900 eingestellt worden. Der Flecken Wiek im Südosten ist die bekannteste und wichtigste Ortschaft der Insel Föhr, berühmt durch sein seit 1819 bestehendes Nordseebad, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Sammelplatz der dänischen Aristokratie gewesen ist. Die Könige Christian VIII. Und Friedrich VII. Hielten sich gerne hier auf. Wiek ist noch immer im stetigen Aufschwung begriffen und 1899 wurde das Bad von 5.169 Kurgästen besucht. Der Verein für Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten hat hier eine Kinderheilanstalt gegründet, ein Liebeswerk, das in erster Linie armen Kindern aus allen deutschen Gauen zugutekommt. Und in neuester Zeit ist an der Südseite von Föhr und nahe bei Wiek ein Nordseesanatorium entstanden, das bezweckt, der leidenden Menschheit einen verlängerten Aufenthalt an der See zu ermöglichen und als Herbst- und Winterstation dienen soll. Neben Wiek, das bei der Volkszählung von 1895 von 1154 Menschen bewohnt war, liegen noch eine große Anzahl von Dörfern auf dem im Ganzen von etwa 5000 Menschen bevölkerten Eilande Föhr. So Alkersum, Boldigsum, Goting, Niblum, Övenum, Utersum und so fort. Der höchste Punkt der Insel ist der 13 Meter hohe Sylwert bei Witsum am Südrande Föhrs. Etwas östlich davon, bei Borgsum, ist ein alter Burgwall, dessen Errichtung ebenfalls auf den uns schon von Sylt her bekannten Ritter Claes Limbeck, einen Vasallenkönig Waldemars von Dänemark, zurückgeführt wird. An Grabhügeln und anderen Denkmälern aus prähistorischer Zeit fehlt es auf Föhr ebenso wenig als auf Sylt oder Amrum. In Niblum steht die große St. Johanneskirche, eine der größten Landkirchen des Landes, 58 Meter lang. Die Nordseite des Schiffes besitzt Stroh, der übrige Teil des Gotteshauses Bleibedeckung. St. Johannes ist die Mutterkirche Föhrs, das außerdem noch im Westen, östlich von Utersum, die St. Laurenti-Kirche und im Osten in Boldigsum ein dem heiligen Nikolaus geweihtes Gotteshaus hat. Eine Anzahl von Kirchen sind im Verlaufe der Zeiten durch die Fluten in die Tiefe gerissen worden, so beispielsweise die Hanumkirche, von der in einem Hause von Mittlum noch Balken vorhanden sein sollen. Das Föhringer Land ist gut bebaut. Üppige Kornfelder und fruchtbare Wiesen bedecken es und viel Wohlstand ist auf dem Eilande zu finden. Ihre reizende, durch schöne, große, in Filigranarbeit ausgeführte Silberknöpfe ausgeschmückte Nationaltracht haben die Föhringerinnen noch nicht in dem Maße abgelegt wie die Frauen von Sylt. Die erheblichen Kosten bei der Neuanschaffung des Kleides mögen immerhin an dem allmählichen Verschwinden der Tracht auch auf Föhr Schuld tragen. Nordstrand und Pellworm sind Reste der großen Insel Nordstrand, welche die Sturmflut 1634 zerrissen und zerstört hat. Das übrig gebliebene östliche Stück ist das heutige Nordstrand, das westliche Pellworm. Ein Überbleibsel vom Mittelstück bildet die Hallig-Nordstrandisch Moor. Das 8 Kilometer lange und ebenso breite Nordstrand wurde nach der Katastrophe von 1634 von Herzog Friedrich III. Von Gottorp Brabantern und Niederländern zur Eindeichung überlassen, nachdem sich die von der Sturmflut übrig gebliebenen früheren Bewohner zum Teil geweigert hatten, wieder auf die Insel zurückzukehren. Gegenwärtig besteht es aus 6 Kögen und wird von etwas über 2400 Menschen bewohnt. Von den vor 1634 vorhanden gewesenen Gebäuden ist nur noch die Vinzenzkirche zu Odenbüll erhalten, zugleich das einzige, das die Fluten damals verschonten. Der in diesen Blättern mehrfach genannte Chronist Johannes Petreus, gestorben 1608, war hier Pastor. Die Vinzenzkirche ist ein turmloser Ziegelbau auf hoher Werft mit schön geschnitztem Altar aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Pellworm ist 8 Kilometer lang und 7 Kilometer breit, von mächtigen Deichen, darunter im Westen ein riesenhafter Steindeich, umwallt. Es bildete früher ein sehr hohes Marschland, das aber infolge einer beträchtlichen Lagerung des Bodens in den letzten Jahrhunderten gegenwärtig unter gewöhnlicher Fluthöhe liegt. Das Moor unter der Marsch ist zusammengepresst und so wurde die Marscherde selbst allmählich dichter. An den in der Mitte der Insel belegenen großen Kog gliedern sich 10 weitere, verschieden eingedeichte, aber, wie betont, von einem einheitlichen Außendeich umzogene Köge an. 2 Kirchspiele befinden sich auf der Insel, die alte Kirche und die neue Kirche. Die erstere, ein sehr merkwürdiges und mit verschiedenen interessanten Kunstschätzen ausgestattetes Gotteshaus aus dem Anfang des 11. Jahrhunderts, hatte einen Turm von 57 Meter Höhe, der um 1611 einstürzte und dabei einen Teil der Kirche zerschmetterte. Seine stehen gebliebene Westmauer war lange Zeit hindurch ein wichtiges Seezeichen. Die Einwohnerzahl Pellworms betrug am 1. Dezember 1890 2406 Seelen. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Klaus Missfeld.